Üben Sie nun selbst. Formulieren Sie die Sätze neu und benutzen Sie dabei richtig in der korrekten Form. Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Er ist ein hundertprozentiger Hamburger. Er ist ein richtiger Hamburger. Sie macht ihre Hausaufgaben nie genau. Sie macht ihre Hausaufgaben nie richtig. Er ist bestimmt die passende Person für mich. Er ist bestimmt der Richtige für mich. Tun wir immer noch das, was moralisch gut ist? Tun wir immer noch das Richtige? Das finde ich nicht korrekt. Das finde ich nicht richtig.